Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also ab und zu, das muss man ja zugeben, erschauert man ja förmlich vor diesen Geistesriesen. Also namentlich in den Naturwissenschaften. Das ist ja ungeheuer. Ich meine, die Sache mit der Schwerkraft war ja damals der Mann Newton. Newton brachte es zusammen, dass der Fall eines Apfels und die Bewegung der Planeten von der gleichen Kraft gesteuert wird. Galilei machte seine Fallexperimente und stellte fest, alles fällt gleichmäßig, wenn der Luftwiderstand nicht da ist. Kepler brachte die Planeten auf Linie, sozusagen. Kepler errechnete, wie die Planetenbahnen sein müssen, und Newton führte das alles zusammen. Und es schien so, so schrieb er, es schien so, als ob die Planeten von der Sonne angezogen werden. Er formulierte dann sein Gravitationsgesetz, dass die Gravitationskraft, also die Schwerkraft, mit dem Quadrat des Abstandes abnehmen muss, damit die Planeten auf den Bahnen laufen können, auf denen man sie beobachtet hat, und dass der Apfel so fällt, wie er fällt, dass der Mond sich so um die Erde herum bewegt, wie er es tut. Und was ihm noch fehlte, das war eine Proportionalitätskonstante. Ich wiederhole, eine Proportionalitätskonstante, nämlich was ihm fehlte war, wie stark ist die Kraft eigentlich? Er wusste, es hängt offenbar davon ab, wie weit ein Körper von einem anderen entfernt ist. Das war klar. Er wusste auch, es hängt von den Massen ab. Das war auch klar. Aber ihm fehlte die entscheidende Größe, eine Proportionalitätskonstante. Normalerweise ist es so in der Physik, dass wir eine Proportionalitätskonstante immer aus dem Experiment rausholen. Ja. Hier war es aber nicht so. Hier musste man sie praktisch theoretisch vorgeben. Und es stellte sich raus, diese Proportionalitätskonstante, die Gravitationskonstante G, ist eine unglaublich kleine Zahl. Die Schwerkraft ist eigentlich ganz schwach, ist die schwächste aller fundamentalen Wechselwirkungen. Tja, was hieß das jetzt? Newton hieß also, naja, also offenbar gibt es irgendwas, was die Planeten an die Sonne zieht. Gibt es da Gummibänder oder was? Ja, werden die Planeten von Gummibändern fest? Na, Sie wissen natürlich, worauf ich hinaus will. 1915 brachte Einstein die Erklärung. Einstein brachte die allgemeine Relativitätstheorie und Einstein formulierte, Massen krümmen den Raum. Und die große Frage ist heute, krümmt die Sonne den Raum? Ja. Das ist eine außerordentlich interessante Frage. Denn sie wird uns zeigen, dass wir die allgemeine Relativitätstheorie in unserer unmittelbaren Umgebung testen können. Ja? Sie wird uns zeigen, dass die allgemeine Relativitätstheorie tatsächlich offenbar etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. Von Wahrheit will ich nicht sprechen, aber die Wirklichkeit zeigt sich uns auch durch die Krümmung des Raumes. Naja, fangen wir mal damit an zu erklären, wie kann jemand dazu kommen, zu sagen, der Raum ist gekrümmt? Wie soll man das überhaupt feststellen? Folgender Fall. Wir haben ein Gravitationsfeld, ein Schwerkraftfeld, ne? So wie wir hier auf diesem Planeten. Jetzt sperren wir uns in einen geschlossenen Kasten ein. Einstein behauptete nun in seiner Relativitätstheorie, in der allgemeinen Relativitätstheorie, dass wir in diesem geschlossenen Kasten nicht unterscheiden können zwischen einem Gravitationsfeld, also ob wir in der Nähe eines massiven Körpers sind, oder ob wir einfach in einem frei fliegenden, beschleunigten System sind. Also zwischen der Beschleunigung und einem Schwerefeld gibt es überhaupt keinen Unterschied. Das ist das sogenannte Äquivalenzprinzip. Und daraus lässt sich eine unglaublich tolle Konsequenz ziehen. Jetzt müssen Sie genau aufpassen. Jetzt wird es nämlich, ich werde versuchen, Ihnen das mit meinen Händen darzustellen. Nehmen wir an, ja, meine Hand ist die Rückseite eines Kastens. Und dieser Kasten möge beschleunigt werden, und zwar in meine Richtung. Ja, der bewegt sich also in meine Richtung. Zunächst einmal ist dieser Kasten aber in Ruhe. Hier haben wir eine Lichtquelle und der Lichtstrahl geht auf die Rückwand meines Kastens, trifft da gerade drauf. Der Lichtweg ist also völlig gerade. Wenn aber mein Kasten beschleunigt wird, dann wird er natürlich während der Zeit, wo dieser Lichtstrahl durch den Kasten geht, ja, wird er ja mit abgelenkt. Und der Lichtstrahl wird krumm. Wenn also Schwerkraftfelder, Gravitationsfelder und beschleunigte Bezugssysteme das gleiche sind, dann heißt das, in Gravitationsfeldern wird ein Lichtstrahl immer gekrümmt. Und das ist der entscheidende Punkt, der uns zu dem nächsten wichtigen Experiment führt, um das es jetzt gehen soll. Also, nochmal zur Wiederholung. Gravitationsfeld hat was mit gekrümmten Lichtstrahlen zu tun. Was spielt sich also ab, wenn ich irgendwo eine Lichtquelle habe und habe eine große Masse da? Dieser Lichtstrahl wird, solange er nicht in der Nähe dieser großen Masse ist, einen völlig geraden Weg haben. Völlig gerade. Aber wenn er in die Nähe dieser Masse kommt, dann muss der Lichtweg gekrümmt sein. Und diese Krümmung, um die wird es gehen. Krümmt die Sonne den Raum so, dass wir das messen können? Können wir das überhaupt irgendwie messen? Ich meine, wenn wir es nicht messen können, würde ich Ihnen die Sendung nicht, machen. Wir können es natürlich. Das Tolle für mich persönlich ist an der Stelle, dass man eben die allgemeine Relativitätstheorie auch in unserer Nähe testen kann. Dafür braucht man keine schwarzen Löcher oder Neutronensterne oder sowas, sondern das können wir hier in unserer unmittelbaren Umgebung testen. Und ich muss ja mal sagen, am Rande bemerkt, ich kriege ja immer wieder mal das ein oder andere schriftliche, fast hätte ich gesagt Pamphlet, ja, wo Leute behaupten, Einstein war falsch, Relativitätstheorie, Quatsch und so weiter. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, was diese sogenannten Alternativtheorien alles erklären müssen. Momentan gibt es dafür nur eine Theorie und das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Komme ich zum Experiment. Wie macht man das? Um solche Experimente zu machen, wie wir sie jetzt brauchen, braucht man eine unglaublich präzise Technologie. Also man muss die Zeit sehr genau messen können, das ist das eine. Und das andere ist, man muss einen extrem genauen Sender von elektromagnetischen Wellen haben. Man muss also wirklich Längen exakt und genau messen können, weil über die Zeit, man kennt ja die Lichtgeschwindigkeit, hat man dann alles, was man braucht, um gewisse Eigenschaften zu messen. Das heißt an dieser Stelle einfach mal eine Verbeugung vor der Entwicklung der Technologie. Denn ohne diese Entwicklung von Atomuhren zum Beispiel oder ultrafein eingestellten Radiosendern hätten wir dieses Experiment niemals machen können. Das wurde zum ersten Mal gemacht 1965. Was wurde da eigentlich gemacht? Ein Russe namens Shapiro hat Folgendes vorgeschlagen. Wir schicken von der Erde Radarwellen, sind ja elektromagnetische Wellen, Radarwellen zur Venus. Die werden von der Oberfläche der Venus wieder reflektiert. Ist ja klar, Venus ist ja innerhalb der Erdbahn. Der Abstand Erde-Sonne ist eine astronomische Einheit, 150 Millionen Kilometer. Der Abstand Sonne-Venus ist 0,72. Das heißt, die Venus dreht sich um die Sonne herum schneller als die Erde. Das heißt, wir können irgendwann mal beobachten, wie die Venus hinter der Sonne verschwindet. Das ist jetzt gleich wichtig. Wir können also was wir nächstes Mal tun ist, wir schicken ständig Radarwellen zur Venus und messen die Laufzeit der Wellen zur Venus und wieder zurück, zur Venus und wieder zurück. Und die Venus dreht sich dabei, zur Venus und wieder zurück, zur Venus und wieder zurück, und so weiter. Nicht? Das heißt, wir wissen ganz genau, wie ist die Bahn der Venus um die Sonne. So, und jetzt kommt's. Ist ja klar. Wenn die Venus also am Rand der Sonne steht, sehen Sie mich noch, hier am Rand der Sonne steht, was passiert dann? Dann müsste nach der Relativitätstheorie, nach der allgemeinen Relativitätstheorie, das reflektierte Radarsignal etwas länger brauchen zu uns. Warum? Weil nach der allgemeinen Relativitätstheorie die Sonne ja den Raum krümmt, der Lichtweg also länger wird. Der Lichtstrahl muss rein in die Mulde und wieder raus. Das kann man berechnen. Sowas. Das heißt, wir haben einen theoretischen Erwartungswert. Wie verändert sich die Laufzeitverzögerung des Radarsignals mit dem Abstand der Venus, dem scheinbaren Abstand der Venus von der Sonne? Nicht im wirklichen Abstand, der ändert sich ja nicht, sondern nur der scheinbare. Weil die Venus ja, wenn sie an der Sonne entlangläuft, eben irgendwann mal an dieser Kante entlang sein wird. Dann verschwindet sie hinter der Sonne, kommt sie wieder raus. Okay, ist das klar? Ich hoffe doch. Also, wir schicken die Wellen hin, kommen wieder zurück, zack, zack, zack, zack, zack. Irgendwann müssen, das heißt, je näher die Venus langsam der Sonne kommt, umso stärker müsste dieser Laufzeiteffekt werden. Okay. Und jetzt wollen wir das mal in dieser Sendung zum ersten Mal mit einem Diagramm an der Tafel darstellen. Folgen Sie mir an die Tafel. Was wir machen werden, ist, ich werde Ihnen jetzt hier darstellen, Wie ist die Laufzeitverzögerung, nennen wir das mal Delta T, ja, im Vergleich zum Abstand der Venus von der Sonne, die wir praktisch auch in Zeiten darstellen, T Venus. So. Dann gibt es einen Punkt, bei einer ganz bestimmten Zeit steht die Venus genau an der Kante der Sonne. Diesen Punkt wollen wir mal nennen T Stern. So, das ist der wichtigste Punkt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was ist der Erwartungswert für diese Kurve. Die sieht so aus. Die Laufzeitverzögerung ist am größten, wenn die Venus der Sonne am nächsten ist. Das sind 240 Nanosekunden. 240 Nanosekunden. Das entspricht einer Länge von 36 Kilometern. Ja? Das ist der theoretische Erwartungswert. Der theoretische Erwartungswert. Und jetzt zeige ich Ihnen die gemessenen Daten. Ja? Die sind ja immer mit einer gewissen Fehler. Ja? Hier kann man die Fehler gar nicht mehr messen, weil sie viel zu klein sind. Das sind die Daten. Das ist eine 3%ige Übereinstimmung. Eine 3%ige Übereinstimmung des theoretischen Erwartungswerts mit den gemessenen Werten. Das ist also eine 3%ige, soll man sagen, Bestätigung der Vorstellung, dass unsere Sonne den Raum krümmt, was letztlich aus der allgemeinen Relativitätstheorie kommt. Diese Genauigkeit, die hier erreicht wird mit den Radarwellen, entspricht einer Entfernungsgenauigkeit zwischen Erde und Venus von einem Kilometer. Das heißt, wir können die Entfernung von der Erde zur Venus auf einen Kilometer genau messen. Wieso nur auf einen Kilometer genau, werden Sie vielleicht fragen. Liegt ganz einfach daran, die Oberflächenunebenheiten der Venus sind natürlich von der Größenordnung vom Kilometer. Wir könnten die Entfernung dann genau messen, inzwischen natürlich noch genauer, dieses Experiment ist von 1965, wenn die Venus praktisch brettflach, bretteben wäre, wenn sie keine Berge und keine Canyons hätte. Hat sie aber. Das heißt, die Reflexion der Radarwellen hängt davon ab, wie die Oberfläche meines Reflektors ist. Also, mit dem Shapiro-Experiment haben wir bewiesen, dass die allgemeine Relativitätstheorie bis auf 3% genau stimmt. Das muss man sich mal überlegen, was das für ein Triumph ist. Ja? Ich meine, das ist doch ein Hammer. Jetzt mal, also, das wird Sie jetzt so vielleicht, aber ich bin davon begeistert. Inzwischen gibt es noch sehr viel genauere Tests. Nur diese genaueren Tests, die haben was mit Binärpulsaren zu tun. Da müssen wir vielleicht bei Gelegenheit auch nochmal eine Sendung drüber machen. Aber dass wir das bei uns messen können, mit einer solchen Genauigkeit, da bin ich wirklich einigermaßen beeindruckt davon. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, welche theoretischen Überlegungen dahinter standen. Ja. Wir haben angefangen mit Galileo, Kepler, Newton, sind dann zu Einstein gegangen, haben einen Lichtstrahl in einem beschleunigten System gebracht. All diese Überlegungen zusammen, die machen eigentlich Hoffnung darauf, dass diese allgemeine Relativitätstheorie irre gut die Wirklichkeit beschreibt. Und ich bin da nicht so pessimistisch wie diejenigen, die mir regelmäßig Pamphlete schicken. Aber Sie wissen ja, der Optimist, das ist jemand, der glaubt, wir würden in der besten aller Welten leben. Und der Pessimist, der fürchtet, dass es wahr ist.